SWR 2 Dschungel. Am Mikrofon Beatrix Gillmann. Vor ein paar Jahren hatten Leipziger Informatikstudenten die Idee, einen Film zu drehen nach dem Open-Source-Prinzip. Das heißt, wer mitmachen will, macht mit per Internet oder vor Ort. Die Entwicklung des Films kann übers Netz mitverfolgt werden und es werden keine Urheberrechte geltend gemacht. Ein offenes, gemeinschaftliches Zusammenarbeiten, das zum Beispiel auch Wikipedia und das freie Betriebssystem Linux hervorgebracht hat. So entstand zunächst das Drehbuch für den Film »Die letzte Droge« und dann wurde gedreht. Doch damit ist die Geschichte noch lange nicht zu Ende. Sebastian M. Krämer hat die Filmemacher besucht. »Endlos süchtig« heißt sein Feature. Leipziger drehen einen Film nach der Open-Source-Idee. Ein Briefkasten steht im Wald. Still, aber nicht verrostet. Den hatten wir von Anfang an. Das war das Erste, was ich gemacht habe, als ich hier eingezogen bin. Wir haben, damit das hier bildlich wird, wir haben hier eine Einfahrt und vorne ist ein Tor und an dem Tor ist ein Briefkasten und das ist alles trotzdem mitten im Wald. In dieses Waldstück habe ich über einen Feldweg gefunden. Der zweigt von der Bundesstraße 2 ab, schlängelt sich am Waldrand entlang und führt geradewegs einen steilen Hang hinunter in das Dickicht. Dann stehe ich vor dem Briefkasten und mache erstmal große Augen. Und das Erste, was wir natürlich gemacht haben, ist ein VEB-Aufkleber auf dem Briefkasten. Und VEB Film Leipzig, das ist ja eine Bezeichnung eigentlich einer alten Gesellschaftsform, die es nur in der DDR gab, führt natürlich hier zu enormen Irritationen der Spaziergänger, besonders der vor 1930 Geborenen. Ne? Da sieht man also immer irgendwelche alten Leutchen mit Krückstock und mit Lesehilfe oder so, die versuchen dann den Aufkleber zu entziffern und denken irgendwie, hier hätte noch ein VEB-Betrieb überlebt, was natürlich rechtlich überhaupt nicht möglich ist, aber das ist immer sehr witzig. Thomas Bechholz sagt das nüchtern. Aber er und die anderen Mitstreiter von VEB Film Leipzig treiben gern Schabernack. Spaß am Irritieren gehört dazu, und ihr Open-Source-Filmprojekt bringen sie auf eine unkonventionelle Weise voran. Die Leute, die hier wohnen, also die Einheimischen, würde ich es mal so sagen, die haben das natürlich am Anfang schon sehr mit Argusaugen beobachtet, weil die natürlich nicht besorgt, aber die fanden das schon sehr interessant, dass hier jetzt eine große Filmfirma hinkommt. Den Zahn musste ich denen natürlich schon direkt ziehen. Das war so ein bisschen die Enttäuschung, war schon ein bisschen da zu sehen, dass hier im Prinzip nur 3-4 Freaks an ihren Laptops sitzen und durchgekiffte Sachen durchsprechen. Die Abgeschiedenheit rund 50 Kilometer südlich von Leipzig lädt dazu ein, kreatives Unwesen zu treiben. Durch das dichte Grün der Bäume erstrahlt das weißgetünchte Jugendstilhaus, das Hauptquartier von VEB Film Leipzig. Fast ein verträumtes Märchenschloss. Wir sitzen auf dem großen Balkon im ersten Obergeschoss bei Apfelschorle und verputzen einen Schokoriegel nach dem anderen. Mit der ehemaligen Reha-Klinik hat sich ein Traum erfüllt für Thomas und Andrea Bechholz. Das ergibt sich aber im Prinzip an der Idee des Projektes, weil entstanden ist das ganze Jahr in Leipzig, als wir noch studiert haben. Deswegen auch VEB Film Leipzig. Es war eben so, ja, unser Heimathafen. Damit haben wir gestartet. Und mittlerweile sind aber ein paar Jahre rum. Und das Leben geht ja nun bekanntlich weiter. Und auch ein Studium geht mal zu Ende. Es ist einfach so. Und dann kommt der Alltag. Und so kamen dann die Entfernungen im Prinzip dazu. Trotz dieser Abgeschiedenheit sind sie nicht vom Weltgeschehen abgeschnitten. Im Gegenteil. Dank der technischen Möglichkeiten des Internetzeitalters sind sie alle miteinander verbunden. Egal, an welchem Ort dieser Welt sich die verschiedenen Akteure gerade befinden. Dabei ist das Haus im Wald der Knotenpunkt aller Kommunikation. Der Drahtzieher des Projekts, Stefan Kluge, sitzt meist in Zürich. Also ich bin so ein bisschen das bindende Glied zwischen Tom und Stefan, weil ich hatte studiert mit dem Stefan zusammen und mit dem Gerald zusammen und darüber haben wir uns auch kennengelernt und habe dann während des Studiums mit aufkonten Internet dann Tom kennengelernt. 2004 oder so sind wir mal rausgegangen und kam der Stefan dazu und dann, das war 2003 oder so und dann, ich wusste, dass sie in Amerika waren mit diesem Cadillac und dass er ein Tagebuch geschrieben hat und ja, dann habe ich die zwei miteinander quasi bekannt gemacht. Und so kam dann die Idee, Route 66 immer mehr halt zum Tragen. Dann habe ich mir das durchgelesen am Laptop. Wir saßen in der Kneipe und dann haben wir so sinniert halt. Und dann habe ich gesagt, du, das ist so klasse. Er sagt, wir haben noch 21 Kassetten voll mit Filmmaterial. Dann habe ich gesagt, du, ich habe ein Studio, komm vorbei und wir mischen mal was zusammen vielleicht. Und so ist das entstanden halt. Ne? Okay, Freunde, ich stehe Utah-mäßig völlig krank auf einer Straße. Hinter mir laufen die beiden Leute gerade und versuchen Hilfe zu holen. Aus Internetblog und Videos der pannenreichen Reise mit dem Cadillac durch die USA entstand das Roadmovie Route 66, das Erstlingswerk von VEB Film Leipzig. Wir dachten halt, dass hier die Route 66 ist oder so. An sich nichts Spektakuläres. Es gibt viele solcher Alternativfilme. Wenn nicht eine ambitionierte Idee dahinter stecken würde, nämlich den Film im Netz zu verschenken. Die Macher haben ihre Filme von Anfang an unter eine freie Lizenz gestellt, die es jedem ermöglicht, einen Film zu kopieren, weiter zu verschenken oder für eigene Ideen zu verändern. Der Hunger nach Bewegung ist einer der ausgeprägtesten und stärksten der amerikanischen Triebe. Und so wurde das Automobil zum Opium des amerikanischen Volkes. Die Aufmerksamkeit der Medien, die war gut. Diese Kultursender, die fanden das natürlich ziemlich durchgeknallt, dass da welche hingehen und ihre urheberrechtlichen Aspekte außer Acht lassen und das Ding verschenken. Das ist also gerade in der Medienwelt was ganz Revolutionäres, eigentlich eher was Kindisches, so schmuddelkindermäßig, weißt du? Also da konnte keiner richtig was mit anfangen. Ja, Herr Kluge, Ihr Film ist frei kopierbar und kann kostenlos über das Internet bezogen werden. Ja, das stimmt. Die Resonanz hat die Filmemacher überwältigt. Stefan Kluge ist seitdem ständig mit einer Videokamera unterwegs. Seine dokumentarischen Filmaufnahmen bilden die Grundlage der Filmprojekte von VEB Film Leipzig. Auch für Die letzte Droge. Dann gibt es ja einen erheblichen Teil des Films, ist ja in Peru gedreht. Die sind also wirklich rübergeflogen und sind nach Peru und haben auch diese Droge gesucht. Das war schon am Ende der Welt da drüben. Ne? Die Droge haben sie dann gekriegt und zwar ganz kurios auf dem Marktplatz dann. Also sie hätten gar nicht über die Berge wandern brauchen, haben sie aber gemacht. Während die Droge noch fertiggestellt wird, ist Stefan Kluge wieder viel mit dem Motorrad unterwegs gewesen. Wo ist denn der Stefan? Weiß ich nicht, ist der unten? Ja. Wir müssen den Anfang nochmal durchsprechen, bevor der abbaut. Der hat nämlich auch gleich schon. Der hat keinen Stress mehr. Die kriegen sein Motorrad heute nicht fertig. Der kann es heute nicht holen. Das heißt, er muss erst heute Abend wieder in Leipzig sein. Im Prinzip als Termin. Mhm. So haben wir das ein bisschen stressfrei. Okay. Heute ist das Motorrad von Stefan Kluge in Reparatur. Naja, gut, und er fährt momentan mit einem Ersatzmotorrad. Also der Film Die Droge, die ist ja jetzt fast fertig, kann man sagen. Wir warten jetzt noch auf die Final Rendering vom Gerald. Gestern hatten wir einen wichtigen Tag. Es ging natürlich immer darunter, wie viel Musik und was an Musik runterkommt. Und da haben wir uns gestern entschlossen, dass wir eine Adaption des Requiems nehmen von Mozart. Das passt sehr gut darunter. Mir schwant, dem Titel des Films scheint eine größere Bedeutung zuzukommen. Die letzte Droge ist ein ambitioniertes Projekt, das bisher kein Ende gefunden hat. Thomas Bechholz sieht in den Wald. Sein Blick wirkt leer, erschöpft. Die vergangenen Tage und Nächte hat er mit Stefan Kluge und dem Cutter Matthias Eimann hinter Computern und Synthesizern gewerkelt. Ja, es ist natürlich für mich, ist das natürlich schon eine schöne Sache, ne, damit zu machen, irgendwo. Aber das Problem ist, wir haben durch diese vierjährige Produktion ziemlich den Elan verloren, zeitweise. Und wir mussten also uns da wirklich schon extrem zusammensetzen, Stefan und ich, dass wir hingehen und sagen, okay, jetzt packen wir das nochmal an, jetzt ziehen wir es nochmal durch. Der Mann hockt und seinen Schlüssel sucht. Den habe ich da drüben irgendwo verloren, sagt er, Zeit außerhalb des Lichtkreises der Laterne. Er wirkt ungeduldig. Letztendlich ist er als Tonmann immer der Leidtragende. Viele Filmszenen muss er nachvertonen, da beim Drehen kaum auf die Akustik geachtet wurde und der Originalton unbrauchbar ist. Die Aufnahmen, die ich habe, die haben so viele Nebengeräusche. Wahrscheinlich kommen die aber vom Blutkreislauf selber, diese Rauschen. Die Arbeit wird für ihn zusätzlich umfangreicher, weil alles Open Source sein soll. Alles soll frei sein. Deshalb dürfen sie Musiktitel von Künstlern, die von der GEMA vertreten werden, nicht verwenden. Aber Stefan Kluge hat die Vision von einer freien Kulturproduktion, die sich finanziell selbst tragen kann. Und was ist? Was ist? Will ich nicht. Ich Stefan Kluge steht in der Küchentür. Schlaksige Statur. Gerade Haltung, gefasster Blick. Die Augen sind klein und wirken müde, doch er grinst über beide Ohren. Ach so, ja klar, es ist Besprechen, Kaffee, Besprechen, Essen. Während Thomas in seine Klangküche hinuntergeht, gießt sich Stefan einen Kaffee ein und setzt sich in die Sonne. Ihn hat das Filmemachen und die Idee des Free Culture nicht mehr losgelassen. Zurzeit liest er das Buch Remix von Lawrence Lessig. Die Ideen des US-amerikanischen Juraprofessors und Erfinders von Creative Commons faszinieren ihn. Lessig ersann einen Lizenzbaukasten, der flexibel, allgemeingültig und international sein soll und das bisherige nationale Urheberrecht erweitert. Creative Commons heißt übersetzt schöpferisches Gemeingut. Und da hüpft das Herz des Informatikers. Bei der Open-Source-Software kennt zum Beispiel jeder den Firefox. Ein Webbrowser, der von einer Entwickler-Community gebaut wird und weiterentwickelt wird. Der Webbrowser Firefox ist für Stefan Kluge ein Paradebeispiel für Open Source. An seiner Entwicklung haben Programmierer aus der ganzen Welt mitgewirkt. Mit dem Ziel, eine konkurrenzfähige Alternative zum alles beherrschenden Microsoft Internet Explorer zu entwickeln. Der Programmiercode des Firefox liegt offen und jeder kann ihn einsehen und verändern. Das ist die Idee des Open Source. Auf der Internetplattform des Projekts werden die verschiedenen Programmbestandteile und ihre Funktionen veröffentlicht, diskutiert und verbessert. Der Browser wird also unentwegt von den interessierten Programmierern weiterentwickelt. Aber genauso könnte ich mir mit etwas Programmierkenntnissen einen eigenen Webbrowser aus den offenen Programmcodes basteln und unter eigenem Namen vertreiben. Ein ähnliches Modell schwebt Kluge für das Filmprojekt vor. Das ist so ein freier Spirit in vielerlei Hinsicht. Also für mich ist wichtig, dass ein Film freigelassen wird, sobald er fertig ist. Der fertige Film wird komplett mit den Sourcen, also den unbearbeiteten Filmszenen sowie der Filmmusik, ins Netz gestellt. Interessierte können sich diese Dateien herunterladen und daraus dann eigene Filmfassungen zusammenstellen. Also ich glaube, dass du deine Werke, sagen wir mal, ist es ein Film oder Musik, die musst du einfach freilassen können. Also du musst, es ist wie wenn du ein Kind an der Hand führst, bist du der Meinung, es kann selber laufen und dann musst du es aber eben doch laufen lassen, sodass es einen eigenen Weg finden kann. Und so ähnlich ist es mit deiner Kunst im Netz auch. Also das Netz hat eine ganz großartige Eigenschaft, dass Dinge eine Eigendynamik entwickeln und dass sich Dinge miteinander vernetzen auf eine Art, die du nicht vorhersagen kannst. Und was ich eben aber auch noch im Zusammenhang mit der Entwicklung solcher Filme wichtig finde, also in der Produktion schon, dass Leute andocken können nach freiem Willen. Weil das bedeutet, dass der Film verändert werden kann nach den Bedürfnissen derer, die sich für den Film interessieren. Die Mitwirkung während des Entstehungsprozesses ist ausdrücklich erwünscht. Die Produktion eines Filmes wird nach außen transparenter, denn alle Entwicklungsschritte lassen sich nachlesen. Entweder im Weblog des Projekts oder über eine speziell eingerichtete Wikipedia-Seite. Interessenten können sich an der Entwicklung des Drehbuchs oder an der Produktion beteiligen. Phenytoin, eine Ampulle langsam IV. Er hat eine Sinustachykardie, geben Sie Previblock 15 Milliliter im Schuss. Dann 0,5 Milliliter pro Minute, bis wir das hier im Griff haben. Unser Projekt, da können sich beliebig Leute andocken, weil es eben keinen gehört, was wir da schaffen. Und das entsprechend ihren Idealen beeinflussen, das Projekt. Also mit der Energie, die die da reinstecken, das eben in die Richtung bringen, die ihrem Weltbild entspricht. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Potenzial für Open-Source-Filmprojekte. Die Netzfilmer leben im Bewusstsein, dass sie im Kollektiv arbeiten und aufeinander angewiesen sind. Sie verabschieden sich vom überlieferten Bild des Genies, das in seiner Kammer allein geniale Kunstprojekte ausbrütet und umsetzt. Mein Kameramann, Perfektionist, steif. Mein Berater, Pragmat, launisch. Müssen beispielsweise für das Drehbuch Fakten nachgeprüft werden? So können die Filmemacher die Netzgemeinde fragen, ob Freiwillige die Recherche übernehmen möchten. Ja, das muss ich mit ihm besprechen, bevor er abhaut. Oder werden für die Dreharbeiten der letzten Droge noch Requisiten, wie zum Beispiel ein US-amerikanischer Cadillac, benötigt, veröffentlichen die Filmleute das auf dem Projektblog oder fragen in Internetforen nach. Alles Weitere geschieht im Netz fast wie von alleine. Vom Bild her, willst du noch was haben? Ja, da müssen wir den noch... Das hat auch damit zu tun, dass dann eben oft die Leute Einfluss genommen haben, die nicht die Techniker sind, die das entwickelt haben, sondern die Nutzer waren, die die Sachen dann eben aus der Perspektive des Anwenders nachher für sich verändert haben. Kann etwas zu dieser Antwort sagen. Vor 57 Jahren wurde dieses Und nicht mehr die Techniker, die geplant haben, so könnte das irgendeiner mal gebrauchen. Und so ähnlich ist es beim Film vielleicht auch. Je mehr Einfluss eben von den Zuschauern letztendlich ausgeht, desto mehr ist das dann auch ein Werk, was die Zuschauer haben wollen. Nämlich der ersten Maschine, die denken kann. Mitwirkung der Zuschauer klingt immer toll. Doch wie lässt sich das bei einer solchen Produktion wie Die letzte Droge umsetzen? Auf jeden Fall viel hierarchischer, als viele wahrscheinlich glauben. Das klingt so, Open-Source-Filmprojekt, das klingt so, als ob du, wie eine Wikipedia, weißt du, einfach eine offene Plattform hast, wo alle andocken können. Aber so funktioniert das Filmmachen eben nicht. Also du brauchst schon ein bisschen eine Handschrift in einem Film. Diese Aussage überrascht mich. Und Stefan muss mir meine Irritation angesehen haben, denn er zieht umgehend den Vergleich zur IT-Branche. Das ist bei vielen erfolgreichen Open-Source-Software-Projekten auch so, dass es am Ende um ein gutes Tool geht. Und ich kenne zum Beispiel viele Open-Source-Entwickler, die gar nicht so sehr ideologisch in die Entwicklung reingehen, sondern die wirklich was anpacken, weil sie ein konkretes Ziel vor Augen haben. Und es ist auch nicht unbedingt so, dass das alles demokratische Prozesse sind, sondern bei Open-Source-Software-Projekten gibt es oft ganz klar einen Admin, und der verwaltet das Projekt und der gibt ganz klar den Weg auch vor, wo das hingeht. Interessiert mich ein Filmprojekt, schaue ich mich zuerst im Internet nach weiteren Informationen um. Begeistert mich die Idee, werde ich erst im Blog anfragen, vielleicht erste Kommentare schreiben und mich dann, je nach Rückmeldung, auch beteiligen. Da ich beispielsweise viel schreibe, könnte ich am Drehbuch mitarbeiten. Ich ordne mich aber auch einer bestimmten Vorgehensweise unter. So gibt es Open-Source-Filmprojekte, die Drehbücher von der Netzgemeinde entwickeln und darüber demokratisch abstimmen lassen. Solche Mitwirkung braucht viel Zeit. Andere Projekte haben ein festes Drehbuch und brauchen nur noch Hilfe bei der Umsetzung des Films. Ja, also bei uns war es sehr pragmatisch. Also wir haben wirklich, das Ziel Nummer eins ist, der Film muss fertig werden und muss ein guter Film werden. Also es ging nicht um irgendeine Konzeptstudie, es ging nicht darum, um auszuprobieren, welche Methoden, sage ich mal, von der Softwareentwicklung vielleicht auch in den Filmbereich übernommen werden könnten oder wie man am besten im Internet ein kollaboratives Filmprojekt realisiert, sondern es ging darum, einen guten Film zu machen. Von unserem Robert. Wie hat er... Der Robert hat das beim Reinsimpeln mit reingemacht. Stefan trinkt seinen Kaffee aus und geht hinunter in die Klangküche, wo Thomas schon PC und Synthesizer startklar gemacht hat und über die WLAN-Karte schimpft, die ihm Produktionsleiter Robert vermacht hat. Nachdem wir dir das kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Auf dem Bildschirm unterhalb der szenischen Filmvorschau sind unendlich viele Tonspuren aufgelistet. Wenn du sie nicht ausdrücklich ausschließt. Thomas zieht mit der Maus einige Objekte hin und her. Also hier vorne kommt die Wüste hin. So. Ja, das Fraktale. Nach dem Oktober. 40 Uhr. Für diese Produktion hatte Stefan Kluge eine Wohnung im Leipziger Westen angemietet. Dort treffe ich mich mit Produktionsleiter Robert Lange, der von der Verpflegung bis zum Transport des amerikanischen Cadillacs einfach alles organisiert hat. Das hier ist das Haus, wo wir drinnen gewohnt haben. Einfach mal gehen, mal gucken, mal sehen, vielleicht kommen wir ja da rein. Wir sind in der Ehrensteinstraße. Ein langgezogenes, braungraues Gebäude mit einem Kiosk an der vorderen Straßenecke. Nicht gerade die beste Wohnlage. Und von hier aus ging halt die komplette Koordination. Dann sind wir dann halt immer raus an den Drehort gegangen, also rausgefahren. Ich glaube, drei Monate war ich hier mit dabei gewesen, bis ich dann nach Australien gegangen bin. Und ich weiß gar nicht, wie lange die Jungs noch da waren. Ich glaube, bis Ende Dezember oder sowas waren die bloß noch in der Wohnung gewesen. Wir klingeln irgendwo und irgendjemand lässt uns rein. Hier haben in dem Haus haben wir den Film quasi, den ganzen, also haben wir gewohnt, gelebt. Weiß nicht, wollen wir mal reingehen, wollen wir mal klingeln oder was? Das wenig einladende Äußere spiegelt sich im Inneren wider. Kahle, kalkweiße Wände, verschmutzt bis unter die Decke. Ein grauer Steinfußboden, die Platten sind mehrfach zerbrochen. Für 5 Minuten rein. Ganz lieb, danke. Wie weit geht es hinauf? 2, 3 oder sind es 4 Stockwerke? Alle sehen zum Verwechseln gleich aus. Und dann hatten wir auch eine Webcam laufen, die halt immer aufgezeichnet hat, was wir machen, als wo wir sind. Ich muss mal behaupten, dass das hier war. Du hast hier einen langen Gang. Hier vorne hast du die Küche hier in der Ecke. Als nächstes hast du das Bad. Wie gesagt, alles unbeheizt. Das nächste war dann unser Zimmer gewesen und danach kam schon so ein Eckstudio, was direkt zur Straße rausgeht, was wir dann als Studio genutzt haben. Dann haben wir doch quasi ein Gästezimmer gehabt, wo dann der Matze eingezogen ist. Und da hat das halt alles stattgefunden. Und ja, also das war schon grenzwertig gewesen. Wohnlich sieht wirklich anders aus. Und wenn man bedenkt, es war bereits Herbst. Frostige Temperaturen und keine Wärmedämmung. Mir wird bereits beim Zuhören kalt. Tom ist ja aus Aachen hergekommen, hat er sein komplettes Studio mitgebracht. Hinzu kamen die Kulissenbauten, in denen die Krankenhausszenen gedreht wurden. Und so kann eine große Wohnung schnell eng werden. Sag mal, Herr Kluge, können Sie irgendwann mal fertig sein mit Arbeiten? Warum macht ihr so einen Stress? Dann mach, bis was eilig ist. Das war ja alles straffer Zeitplan, ne? Also ist ja, wenn du kein Geld verdienst und du musst dann die Miete hier bezahlen von der Hütte, dann haben wir draußen die Halle gehabt. Das kostet ja alles Geld, ne? Und da musst du halt wirklich gucken, wie du es auf die Reihe kriegst. Zusätzlich wurde täglich in einer Fabrikhalle im Süden Leipzigs gedreht, in denen die Wüsten- und Tankstellenszenen spielten. Auf die Dauer wahrlich kein Vergnügen. Insbesondere, als sich die Dreharbeiten immer weiter in die frostigen Herbstnächte verschoben. Wir sind ja alle erwachsene Leute und wenn wir dann, wir sind ja Kerle, ne? Also da wird es mal ein bisschen laut und dann kommt man auch schnell wieder klar miteinander. Und dann muss halt einfach mal das gesagt werden. Also so scheinen die Jungs wirklich froh gewesen zu sein, dass ab und zu andere nach dem Rechten sahen. Die Andrea Tom, seine Freundin, ja, die war dann da und die hat dann ein bisschen auf uns aufgepasst. Aber Männer sind da, glaube ich, auch ziemlich schmerzbefreit. Ja? Also, ich brauche keinen Kleiderschrank, ich habe einen großen Fußboden. Ne? Ja, doch, da bleibt einiges auf der Strecke. Also das ist dann, glaube ich, nicht unbedingt jedermanns Sache. Aber da hat uns auch Andrea dann mächtig unter die Arme gegriffen, beziehungsweise uns auch rund gemacht, wenn wir dann wirklich auch in der Küche mal einen Saustall hinterlassen haben oder so. Aber im Nachhinein kann man über solche Gegebenheiten lachen. In der Situation selbst war das offenbar nicht so einfach. Und? Die Produktionszeit war viel zu knapp bemessen. Das rächte sich beim Schnitt und in der Postproduktion. Ja, Stefan hat sehr lange am Schnitt gebraucht. Extrem lange gegenüber dem, was er veranschlagt hat. Oh, da gab es echt Reibereien. Also da Stefan, Gerald, Matze, Tom, die haben dann öfters mal da gesessen, haben sich dann auch wirklich angebrüllt. Robert Lange schaut genervt, als er von den vielen Unstimmigkeiten erzählt. Aber plötzlich ändert sich sein Gesichtsausdruck. Er lächelt. Ich denke, solche Sachen, wie es jetzt halt einfach Route 66 oder die letzte Droge gemacht worden sind, auf der Blockbasis, also auf mal sehen, was passiert Basis, entstanden sind, einfach Kamera draufhalten. Und ich denke, da entstehen auch die spektakulärsten Szenen eigentlich an der ganzen Geschichte, weil der Zuschauer dann wirklich sehen kann, dass das überhaupt nicht gespielt ist, ja, sondern dass es das wirklich aus dem puren Leben rauskommt. Und das ist schon eine eigene Art des Films, wenn man das so sehen möchte. Vielleicht entwickelt sich daraus was. Vielleicht sind wir damit irgendwo in den Vorreiter, die irgendwas Neues anschieben. Der Stolz ist nicht zu überhören. Ob er denn bei einem nächsten Projekt wieder dabei wäre? 100%, ja. Und warum? Also, weil es einfach so bekloppt ist, oder? Das kannst du keinem anderen antun. Also, nee, auch wirklich aus Überzeugung. Andrea Bechholz hat inzwischen die Hinterlassenschaften der vergangenen Nächte in der Küche der Reha-Klinik weggeräumt. Wie immer. Zeit, um auf die vergangenen Tage, Wochen, Monate, nein, Jahre zurückzublicken. Die Jungs hatten einfach einen Traum, die hatten einen Wunsch, die hatten Ideen und haben halt gesagt, wir probieren's. Und was geht, geht. Und wie weit wir kommen, so weit kommen wir. Aber wir fangen zumindest an. Nicht, dass wir dann irgendwann mal sagen, hätten wir. Wir haben es versucht. Wir haben einfach unseren Traum gelebt. In der Klangküche löst sich ebenfalls alles auf. Stefan sattelt sein Ersatzmotorrad für die Rückreise nach Leipzig. Er wird noch den Internetauftritt umgestalten, Tom am Ton feilen. Beide warten auf die fehlenden Szenen, in die visuelle Effekte reingerechnet werden müssen. Wir können nachher stolz drauf sein, wenn, selbst wenn das Ding floppt, können wir sagen, das ist das Maximum, was wir mit unserer Manpower erreichen konnten. Also mehr wäre einfach nicht drin gewesen. Ja, was soll ich sagen, das ist VEB. Der Briefkasten von VEB Film Leipzig steht immer noch im Wald. Endlos süchtig. Leipziger drehen einen Film nach der Open-Source-Idee. Ein Feature von Sebastian M. Krämer. Der Sprecher war Volkert Dücker. Ton und Technik Karl-Heinz Runde und Anke Schlipf. Regie Günther Maurer, Redaktion Elinor Krugmann.